deutsche Volk gelitten durch Vertreibung, Mord und Raub. Wird verschwiegen und bestritten, dafür stellt die Welt sich taub. Dass man es zum Krieg getrieben, nur aus Habgier, Hass und Neid, ist nicht unbemerkt geblieben, doch die Wahrheit vor der Zeit. Niemand wird uns unterkriegen, was der Feind sich auch ersinnt. Immer wird die Wahrheit siegen, denn wer Recht hat, der gewinnt. Niemand wird uns unterkriegen, was der Feind sich auch ersinnt. Immer wird die Wahrheit siegen, denn wer Recht hat, der gewinnt. Brutale Mordverbrechen, alle Irrtum sind legal. Davon darf kein Deutscher sprechen, weil der Sieger sie befahl. Nur wir Deutschen sollen sühnen, so darf es nicht weitergehen. Sollen fremden Mächten dienen, nur um nie mehr aufzustehen. Niemand wird uns unterkriegen, was der Feind sich auch ersinnt. Immer wird die Wahrheit siegen, denn wer Recht hat, der gewinnt. Niemand wird uns unterkriegen, was der Feind sich auch ersinnt. Immer wird die Wahrheit siegen, denn wer Recht hat, der gewinnt. Die Hoffnung hat getrogen, wenn das deutsche Volk erwacht. Alles, was die Welt erlogen, wird vergehen über Nacht. Doch die Hoffnung hat getrogen, denn das deutsche Volk erwacht. Alles, was die Welt erlogen, wird vergehen über Nacht. Niemand wird uns unterkriegen, was der Feind sich auch ersinnt. Immer wird die Wahrheit siegen, denn wer Recht hat, der gewinnt. Niemand wird uns unterkriegen, was der Feind sich auch ersinnt. Immer wird die Wahrheit siegen, denn wer Recht hat, der gewinnt. Ja, der gewinnt. Merci.